Am 30. August brachte die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo, DDD, leiten wir in der kimsongistisch-kimsongolistischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein, die Genosse Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung hielt, im vollen Wortlaut. Auf der Homepage erschien ein Foto von Genossen Kim Jong-un.